Kinder auf der Straße und machten hinter dem alten Mann lange Nasen. Ätsch, Noah, du hast Wasser im Gehirn. Das sagten die Kinder nicht aus sich. Das hatten sie zu Haus gehört. Die Erwachsenen machten sich lustig über Noahs Visionen. Noah war in den Augen der Nachbarn ein Verrückter, ein Miesmacher, ein Moralapostel. Während alle Welt vom Fortschritt wie betrunken redete, sprach er von einer großen, drohenden Flutkatastrophe, von Weltuntergang durch Umweltverschmutzung, vom Fortschritt, der sich bald als Ungeheuer entpuppe, das die Menschen alle verschlinge. Aber alle lachten. Und als es dann eintrat, was Noah vorausgesagt hatte, da war es zu spät. Da gab es keine Rettung mehr. Er aber, Noah, schwamm mit seiner Familie oben auf den Wogen, die für alle Welt zum Grab wurden.